Sagen. Ich begrüße euch alle sehr zur heutigen Buffo-Sprechstunde. Es ist nach meiner Uhr genau 21 Uhr, was auch immer das gerade heißen mag. 25. Januar ist das Datum. Ich grüße die Runde, und zwar Buffo und Zuhörer, und übergebe direkt an Sekor / den Buffo im Allgemeinen. Erzählt mal, was die Woche so los war. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend zusammen. Was die letzten Tage so los war, ich war in Berlin. In Berlin war die Aufstellungsversammlung für die nächste Abgeordnetenhauswahl. Man hat dort eine durchaus gute und aus meiner Perspektive sehr erfolgversprechende Liste zusammengewählt. Ich war bei der Befragung der Kandidaten dabei und muss sagen, es war wie immer, also irgendwie ein bisschen zäh und es zieht sich, aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Ja, und was war noch? Ansonsten ist es relativ ruhig. Ich bin hier, um zu gucken, was ihr so erzählt und wie es euch geht und welche Fragen da sind. Jo, dann jetzt muss ich gerade mal gucken. Da wir heute ohne Podium arbeiten, schaue ich mal gerade, wen ich vom Buffo sonst noch sehe. Tritt und Herni habe ich schon gehört. Habt ihr beide noch Nachträge oder eigene Sachen, was ihr gemacht habt die letzte Woche? Fangen wir mal mit Astrid an, weil sie weiter oben im Alphabet steht. Okay. Ja, die Vorbereitungen für die Sekon gehen jetzt so in die ganz besonders heiße Phase. Von daher ist da jetzt einiges zu machen. Hier auch nochmal der Hinweis, Sicherheitskonferenz der Piratenpartei findet statt vom 13., nee, bis 13., ne? Vom 11. bis 13., wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Februar. Es tut mir leid, ich habe Daten so schlecht im Kopf, ich bin kein Zahlenmensch. Ja, und ansonsten eigentlich soweit alles ruhig, ja. Herrlich. Ja, gefühlt war irgendwie die ganze Woche jede Menge irgendwie Programmanträge beziehungsweise Wahlprogrammanträge oder Satzungsänderungsanträge irgendwie fertig schreiben und einreichen. Ich hatte mal die ganzen nicht behandelten Anträge der letzten BPTs und auch aus dem Bio-Portal mal irgendwie durchgeguckt und habe da so ein paar gefunden, die es aus meiner Sicht zumindest wert wären, die vielleicht mal beim Parteitag diskutieren. Inhaltlich bin ich da eigentlich emotionslos, aber ich wollte denen einfach die Chance geben, dass man die vielleicht mal irgendwie behandelt. Ansonsten, der P-Shop hat gerade unglaublich viel zu tun mit Wahlkampfgedöns für Baden-Württemberg. ich gefühlt irgendwie noch 20 Millionen andere Sachen, die ich jetzt aber gerade nicht mehr im Kopf habe. Und ich habe natürlich das ganze Wochenende Stream von der LMVB geguckt, das war sehr interessant. So, habe ich jetzt vom Buffo jemand übersehen? Falls nicht, dann von mir die Bitte, da wir heute alle in einem Kanal sind, falls ihr Wortmeldungen habt, bitte Wortmeldung einfach in den Pet-Chat schreiben, das sehe ich ja dann. Ansonsten überschreiben wir uns hier sonst die ganze Zeit gegenseitig, das wäre nicht schön. Ja. Dann, ich höre von keinem Buffo mehr was. Damit wäre die Runde dann an euch. Was gibt's denn für Fragen? Oh, einen Moment, eins habe ich noch, habe ich ganz vergessen. Ich habe diese Woche die letzten Daten der einzelnen Landesvorstände in unserem Mitgliederhandbuch aktualisiert. Das heißt, es kann jetzt in Druck gehen und wird dann so bald wie möglich dann auch verschickt. Ja, sorry fürs Reingrätschen. Kein Ding, es war ja implizit noch so halb Bundesvorstandsreihe erreicht. Also, stellt Fragen. Hey Leute, alles ruhig hier. Keine Frage. Na gut, ich kann da mal was sagen. Also ich fand das äußerst spannend mit den 36 ausgetretenen Piraten, die im Laufe der letzten Monate ja schon ausgetreten waren. Und ich finde weiterhin den Beitrag von Secor total super. Endlich mal die richtige Antwort, wenn auch für den einen oder anderen super alten Piraten das, glaube ich, auch zu spät kommt. Aber ich freue mich trotzdem, dass es da mal so ein klares Statement endlich gegeben hat. Und das von der Flaschenpost scheint ja ein bisschen umstrittener zu sein. Ich persönlich finde es auch gut. Hier hausintern haben wir da durchaus unterschiedliche Meinungen. Und ja, was gibt es sonst noch? In Brandenburg tobt gerade, naja, toben kann man das auch nicht nennen. Wir machen ja hier Kommunalpolitik und in der Kommunalpolitik wird in Brandenburg ja gerade die Kreisgebietsreform angestoßen. Und da ist der Minister, der sich das auf die Fahnen geschrieben hatte, Schröter, durch die Lande gereist, hat die Bürger befragt und letztendlich ist wohl einhellige Meinung, das interessiert ihn letztendlich überhaupt nicht. Er wird dann trotzdem die Kreisgebietsreform machen. Es gab da jetzt am Wochenende eine Konferenz dazu, auf der ganz viele Männer waren, ein paar wenige Frauen, die aber genauso schwarz angezogen waren. Und ja, und für die, die eben oben in der Presse waren, da gibt es natürlich auch schon einen Artikel für. Das ist das, was ich meinte. Ich kann das immer eben posten. Auf jeden Fall ist das eine Sache, die wir über kurz oder lang auch diskutieren sollten, ruhig auch bundesweit, weil es wird immer wieder Kreisgebietsreformen geben. Und da ist die Frage, wie wir uns dazu verhalten wollen, ob wir da eine Meinung zu bilden wollen. Also es gibt da sowas von, ja, die Kreise stärken, die Kommunen stärken, die Auflösung der Landkreise oder auch die Beibehaltung der Landkreise. Also es gibt da relativ viele Optionen. Und ja, das ist was, was wir über kurz oder lang dann angehen sollten, auch wenn ich schwer davon ausgehe, dass in Brandenburg das eh schon abgegessene Sache oder abgekartetes Spiel ist. Da muss ich jetzt mal gerade von meiner Seite auch eine Verständnis- und Interessensfrage stellen. Ist das vom Thema her vergleichbar mit der Problematik Bremen, Bremerhaven und der möglichen Eingliederung des Bundeslandes in das Land Niedersachsen, oder ist das eine andere Ebene, die hier entscheidungsbefugt ist? Also das ist, weil ich aus Bremen und auch aus Niedersachsen komme ursprünglich, ist das eine etwas andere Sache, weil Bremen als Stadtstaat ja etwas anders strukturiert ist. Aber von der Grundidee ist es natürlich das Gleiche. Es geht darum, Landkreise zusammenzufassen. In Brandenburg ist das große Thema. Wir haben hier sogenannte kreisfreie Städte. Kannte ich bis ich hier war eben auch nicht. Und die sollen eingemeindet werden in die umgebenden Landkreise. Und bei den Landkreisen ist es so, die stehen finanziell relativ gut da. Die Städte natürlich erwartungsgemäß nicht so gut da, weil sie halt die vielen Sozialkosten haben. Und die Landkreise sind eigentlich nicht gewillt, die Schulden der Städte mit zu übernehmen. Die Städte wollen die Eigenständigkeit nicht aufgeben und natürlich auch die ganzen Posten und Köstchen nicht aufgeben, die damit verbunden sind. Und insofern gibt es da also durchaus ähnliche Sachen. Und da ist halt die Frage, was möchte man eigentlich erreichen? Also die stellen das immer so dar, naja, wir müssen das halt irgendwie vereinheitlichen, aber letztendlich arbeiten die überhaupt nicht an diesen Strukturen, weil mit der Vereinheitlichung der Strukturen kannst du, also nicht mit der Auflösung der Kreise kannst du was erreichen, sondern wenn du tatsächlich mal anfängst, effizienter zu arbeiten. Das hat aber mit Einkreisungen und so weiter nichts zu tun. Da sind ganz andere Prozesse gefragt, aber die werden eben nicht diskutiert oder abgewiegelt oder, naja, der Schröter will halt seine Reform durchziehen und das wird er wohl auch tun. Und ich denke mal, in Bremen, Niedersachsen, das wird aufs Ähnliche hinauslaufen. Das Argument ist ja immer effizient, Geld sparen, effizient. Und meine persönliche Meinung, man sollte aufhören von diesem ganzen Effizienzgelabere, weil es ist einfach nur ein Ablenkungsmanöver, aber es führt nicht zu Effizienz, was die da oben vorhaben. Falls da jemand was zu sagen möchte, fühlt euch übrigens eingeladen. Ich glaube, alle lesen jetzt den Artikel. Ich bin ja schon etwas älter und habe viele kommunale Reformen, mehrere mitgemacht. Es gab einmal eine große Welle in den 70er Jahren. Ich weiß. Kommunalreform, das war immer eine Zentralisierung. Das geht immer nur in die Richtung, größere Einheiten schaffen. In Schleswig-Holstein hatten wir das und in Nordrhein-Westfalen, wo ich jetzt wohne, auch in den 70er Jahren Kommunalreform. Und es wird immer wieder neu diskutiert und die Argumente sind immer die gleichen und es zeigt sich dann immer, dass es nicht gereicht hat und dass man auch immer weitermachen muss. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland so, auch in Dänemark haben wir das ein paar Mal gemacht. Meine Frage an dich, Deinebot. Du scheinst ja etwas älter zu sein noch als ich. Ich kenne das als 16-Jährige mit der 74er-Reform. Hat denn irgendeine von diesen ganzen Reformen irgendwas gebracht, tatsächlich an Effizienz? Also ist da Geld eingespart worden oder hat sich irgendwas tatsächlich effizientisiert, was sich nicht sowieso geändert hätte? Also mit der Einsparung ist das schwierig in Deutschland, weil die Menschen, die da arbeiten, zum größten Teil Beamte sind. Die kannst du halt nicht an vor die Tür setzen, wenn du effizient arbeitest. Ich bezweifle das, aber genaue Zahlen weiß ich auch nicht. Und dann ist ja eben das andere große Gegenargument, was immer kommt, ne? Diese ganzen kleinen Pöstchen, die es da so gibt und Ämter und ehrenhafte Titel, von denen sind dann weniger da. Und dann kannst du halt deine ganzen Wasserträger in deinen Parteien nicht belohnen mit einem schönen Titel, weil es weniger Titel gibt. Das ist auch immer ein ganz schmerzhaftes Problem. Also aus dem Bauchhaus würde ich sagen, die ganzen Gebietsreformen der letzten Jahrzehnte haben meistens nur fundiertes Wissen. Gibt es irgendjemanden in unseren Reihen, der mal sowas wie eine Untersuchung Also ich wüsste nicht. fusionieren und bei denen ist im Normalfall keinerlei Einsparung, die dabei rauskommt. Ich wüsste nicht, weshalb bei oder. So, Bastian hat eine Wortmeldung. Zum Thema diskutieren. Der allgemeine Aspekt ist ja natürlich die Bürgerbeteiligung. Die findet ja nicht statt bei so einer Gebietsreform. Erheblichen Auswirkungen auf die Bürger. Das mag in einem Stadtstaat noch eine ganz andere Geschichte sein. Aber in einem, zum Beispiel in einem großen Flächenland wie Brandenburg, das fünftgrößte Bundesland, soweit ich weiß, ist das natürlich mit ganz erheblichen Einschränkungen für die Bürger verbunden, weil Dienste natürlich abgebaut werden. Und das heißt, hat nichts mit Effizienz zu tun, es hat einfach mit Zurückzug der Kommunen oder kommunalen Verwaltung aus der Fläche zu tun. Letztendlich wird es mal Geld sparen, vermutlicherweise, aber das geht einher mit dem Abbau von Bürgerservices. Man könnte natürlich sagen, das kann man ja auch irgendwie alles online organisieren. Es gibt aber meines Wissens kein Bundesland, was überhaupt sinnvoll, was mit Bürgerdiensten online organisiert hat, also wo Bürger die Wege nach zu den Behörden überhaupt sparen könnten. Und da muss man die Sinnhaftigkeit auch immer überprüfen, weil die Bürger dann entsprechend ja auch wissend sein müssen, was sie da irgendwie tun. Dafür haben sie ja normalerweise einen Bearbeiter, den sie jetzt was fragen können. Also wäre das, wenn wir schon hier diskutieren darüber, das Thema Bürgerrechte und letztendlich auch Demokratiedefizit, die es jetzt einhergeht damit. Und da könnte man mit Sicherheit noch was zu machen. Brandenburger Problem, Brandenburger Problem. Es gibt jedes Bundesland, hat bestimmt eigene Probleme. Aber wenn wir, wie gesagt, das hier thematisieren, dann unter dem Kontext. Danke. Naja, das ist ja nun nicht nur ein Brandenburger Thema, weil das wird über kurz oder lang ja auch die anderen Bundesländer betreffen, beziehungsweise hat sie ja auch schon getroffen, siehe Mecklenburg-Vorpommern. Und bevor die Katastrophe noch ein zweites, drittes, viertes Mal passiert, kann man das ja einfach mal auch bundesweit diskutieren. Auch so ein theoretisch lokales Thema. Ich wusste gar nicht, ich dachte, ich spreche Deutsch. Natürlich genau das habe ich gesagt. So, dann Bauer Jupp noch was gefragt bezüglich, er möchte gerne, dass der Bundesvorstand ein bisschen was noch zu Berlin erzählt bezüglich persönlicher Eindrücke und persönlicher Lowlights oder Highlights. Persönliche Eindrücke. Also, was mir auch gefallen war, so ganz grundsätzlich war, dass die Stimmung deutlich entspannter war als bei früheren Landesmitgliederversammlungen in Berlin, zumindest die ich miterlebt habe. Jemand kam mir entgegen von den noch Mitgliedern in der Fraktion. Er meinte, das ist so die Stimmung wie 2011, also das geht sehr in die richtige Richtung. Und ich finde, das lässt schon ein bisschen hoffen. Dann war noch, ja, das Internet ging wie immer nicht, also typische Piratenveranstaltung, also alles im grünen Bereich. Es gibt da so ein bisschen Unglücklichkeiten, kann man das sagen. Also es gibt auf der einen oder anderen Position auf der für das Abgeordnetenhaus, aber ich glaube, das haben wir immer. Ich kann dazu im Augenblick noch nichts sagen, weil ich die Personalien dahinter und die Infos nicht habe, sondern nur so vom Hörensagen, und das ist mir zu weit weg, um es wirklich zu kommentieren. Aber so insgesamt aus meiner Sicht sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Deswegen, ich bin zuversichtlich, dass sich das in die richtige Richtung bewegt und weiter bewegen wird. Und deswegen auch mein Tweet, dass in Berlin Tauwetter herrscht. Also es war tatsächlich so, als ich hinkam am Samstagnachmittag, so gegen, wann war ich da, 14 Uhr oder so, waren die Temperaturen in Berlin deutlich über 0 Grad. Es hat überall getropft, und als ich dann reingekommen bin, war die Stimmung gut. Also Tauwetter sowohl draußen als auch drin. Wie sieht es aus? Habt ihr noch Fragen an mich? Oder an Hermin? Oder an Astrid? Oder gleich an unsere drei? Ja, durchaus. Ja, dann bitteschön. Okay, folgendes. Es gab ja mal das Projekt Themenflyer, was im Sommer so angefahren ist im Zuge dieser P-Shop-Umstellung, dieses Portal, was glaube ich gemacht wurde. Es wurde am PET gesammelt, Themenflyer. Da wollte ich mal fragen, gibt es da einen Stand, ist absehbar, dass es rauskommt, oder gibt es da schon eine Ziellinie? Hintergrund ist, wir haben als Queeraten dort vor längerer Zeit einen Vorschlag eingereicht, wollen den jetzt zur neuen Saison haben. Wir wollten den ja schon zur letzten Saison haben, unseren neuen Flyer zum Thema Queer. Gibt es da einen aktuellen Stand oder müssten wir den selbst machen? Also der aktuelle Stand sieht so aus, dass das ja, glaube ich, über mein Pad lief, und ich hatte insgesamt genau 3 Rückmeldungen bisher. Deswegen ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen, aber wenn ihr den fertigen Flyer ja schon habt, dann, Queeraten waren da auch dabei, logischerweise, dann nehme ich das mal mit auf den Schirm, beziehungsweise ich guck mal, dass wir den irgendwie mal jetzt irgendwie in die Gänge kriegen. Ja, der Stand war ja, unser Text war damals fertig. Kann sein, dass sich nach dem Bundesparteitag eventuell noch ein Punkt dazu schleicht. Die Gestaltung, die war aber noch nicht fertig. Da war dann die Frage, ob du da noch Zuarbeit brauchst oder ob wir da Kapazitäten haben. Ich weiß es nicht. Müsste eigentlich in unseren Kapazitäten irgendwie vorhanden sein. Ich kümmere mich drum. Beziehungsweise lass uns beim BPT dann nochmal reden, ob du noch irgendwie was reinschreiben willst, beziehungsweise ob ihr noch was reinschreiben wollt. Und dann tüten wir das ein, und dann gebe ich das in die Gestaltung rein. Okay, gut, ich nehme es mit. Danke dir. Ich frage schon mal, hat denn der Bufo-Fragen an die Basis, wenn wir gerade schon die Gelegenheit haben? Wer kommt alles zum Bundesparteitag? Ich bin Antragskommission. Ja, ich komme ja auch. Ansonsten bitte ja. Alle gleichzeitig. Das war jetzt halt irgendwie fast schon heraufbeschworen. Das ist eine Fangfrage, ne? Ja klar, wir überprüfen das. Ja, also ich habe auch schon ein Hotel gebucht. Dann denke ich, dass ich da auch mal vorbeigucken werde. Ich weiß noch nicht, was ich sonst in dem Ort tun sollte. Das ist jetzt den Einwohnern Lampertheim gegenüber auch nicht ganz nett. Weiß ich nicht, ich kenne den Ort ja nicht, ich war da noch nie. Ja, mit dieser Partei kommt man an alle möglichen Orte in Deutschland. Ja, wir haben... Ich war sogar schon mal irgendwo im Hochsauerland im Winter, wo ich niemals, noch nicht mal im Sommer hinfahren würde, dass wir da einen Landesparteitag hatten, also eine Aufstellungsversammlung. Ja, wir haben ja auch schon überlegt, ob wir nicht irgendwann mal einen schönen Bildband herausbringen, die schönsten Versammlungshallen Deutschlands oder so. Ja, da wir ja so nett gerade reden, weil es ja vielleicht noch nicht jeder mitbekommen hat, es wird wieder einen AG-Stand geben, so wie in Würzburg. Vielleicht wird der noch ein bisschen besser ausgestattet sein und dient als Treffpunkt natürlich für AGs und für alle, die an der politischen Arbeit in Gruppen interessiert sind. Das werden wir ab Freitagabend machen, sofern da die Halle schon geöffnet ist, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall am Samstag. Ich denke auch, dass wir im Zuge unserer fortschrittlichen Drogenpolitik noch die AG Single Malt wieder dabei haben werden. Auf jeden Fall. Wir werden Sonnabendabend eine Sitzung abhalten. Wobei, man muss jetzt, um politisch korrekt zu sein, sagen, das ist nicht Drogen, sondern das ist Suchtpolitik. Bitte merkt euch das, es ist Suchtpolitik. Bastian, wo du das gerade ansprichst, gibt es irgendwo eine Liste der zurzeit tatsächlich aktiven AGs plus Ansprechpartner, sodass man das nicht auf 20 Wiki-Seiten irgendwie zusammensuchen muss? Ich frage für Informationen für Neumitglieder. Ja, ich frage, ist die Frage für den Freund. Also es gibt dies tatsächlich, die ist allerdings nicht aktuell, die ist in den Bereichen, wo die AGs das selber pflegen, aktuell. Findet man auf der Seite der Koordinatorenkonferenz. Wir arbeiten gerade daran, weil wir wollen ein grundsätzliches Problem lösen. Der Yoshi Bär organisiert da jetzt gerade ein Vorlagensystem. Das muss aber dann immer auf die Wiki-Seiten entsprechenden AGs implementiert werden. Dann funktioniert das auch einwandfrei. Dann muss man das nicht an weiß ich wie viele Stellen ändern, sondern hat man Grundinformationen von jeder AG, die man auch beliebig irgendwo anders wieder einbinden kann, weil es halt eine Vorlage ist. Ich bin auch den Joshi Bär sehr dankbar, dass er das macht und da müssen wir jetzt noch ein paar Tage warten, glaube ich, dass das vom Coding her valide ist und dann können wir das einfach umsetzen und wenn wir diese so Übersichtsseite tatsächlich herstellen und die Altseiten dann einfach archivieren. Das wäre eine coole Sache. Also wir haben in der Mitgliederverwaltung immer mal wieder Anfragen von Leuten, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Und dann müssen irgendwie 3 oder 4 Leute immer irgendwie erstmal das Wiki durchsuchen und gucken, ob da eine AG zu gibt, beziehungsweise ob die gerade noch aktiv ist oder ob der letzte Eintrag von 2013 ist und wer da der Ansprechpartner sein könnte und so weiter. Also wenn es da irgendwas Übersichtliches gäbe, wäre das echt supi. Dann könnte man das den Leuten einfach so direkt einen Link hinschicken und dann können die selber gucken. Ja, wie gesagt, wird dran gearbeitet. Das ist aber wirklich nicht trivial, weil wir 156 AGs haben und da sind 40 zumindest teilweise aktiv, so um die 20 tatsächlich aktiv. Und wir wollen jetzt erstmal schauen, dass wir diese Aktivisten einheitlich mit Vorlagen abbilden. Dann fällt das allen viel leichter, das einzubinden. Aber das wird in den nächsten Tagen fertig sein. Da sind wir Riesenschritt vorangekommen. Wenn das geklappt hätte auf dem Tag der politischen Arbeit, hätten wir darüber auch berichten können. Ja, cool. Wenn das fertig ist, linkst du dann mal einen Schick? Niemals. Dachte ich mir schon. Vielen Dank. Das Mikro ist offen. Ja, ihr seid so schweigsam, wir sind's doch nur. Was haltet ihr dann davon, wenn wir heute um 21:30 Feierabend machen? Coole Idee. Ja, wenn es keine Fragen gibt. Ich hätte noch eine Frage zu dem Hutantrag, den ihr gestellt habt. Ja, so ein bisschen die Fragestellung, was ist da jetzt eigentlich die Zielrichtung? Wozu soll der jetzt im Endeffekt dienen? Weil es steht inhaltlich nicht wirklich viel was anderes drin, als das, was wir ohnehin im Grundsatzprogramm haben. Ja, jein. Also es ist tatsächlich das Ziel, damit mediale Aufmerksamkeitsreisebefürchtung, dass der Bundesparteitag für die Medien sonst relativ wenig Futter hat, beziehungsweise am Ende sich die Medien irgendeinen Antrag raussuchen, der aus ihrer Sicht besonders skurril oder besonders witzig ist und dann ausgerechnet den in den Nachrichten erwähnen und wir damit aber das Problem haben, dass die Leute in Zukunft wieder ratlos dastehen und nicht wissen, wofür die Piraten eigentlich stehen. Deswegen ist die Idee dieses Hutantrags geboren. Natürlich macht es keinen Sinn, da jetzt Dinge zu beschließen, die völlig kontrovers diskutiert wurden, weil ich ja damit eigentlich erreichen möchte, dass wir ein geschlossenes Bild, das gemeinsam für etwas kämpft, nach außen darstellen. Und demzufolge war der Inhalt relativ klar. Die Themen, die da drin stehen, sind tatsächlich die, die bei unserer Umfrage halt zu 90% Zustimmung geführt haben. Also etwas, was innerhalb der Piratenpartei nicht umstritten ist, was aber nach meinem Dafürhalten außerhalb unserer Partei inzwischen kaum jemand wirklich weiß. Deswegen haben wir das so gewählt. So gemacht und hoffen, dass der Antrag genau den Zweck erfüllt. Ich hätte jetzt auch mal noch eine Frage. Und zwar haben wir ja letztes Jahr mit unserem Bundesparteitag in Würzburg doch relativ großes Medienecho gehabt. Auch der Tatsache geschuldet, dass wir im Sommerloch waren und dass einfach nicht viel da war. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, fürs kommende Sommerloch mal ein paar Aktionen zu planen oder möglicherweise in der Zeit auch wieder einen Parteitag zu planen oder Ähnliches, dass wir einfach die Tatsache, dass es ein Sommerloch in den Medien gibt, nutzen und möglichst effektiv versuchen, dieses Sommerloch zu stopfen? Also wir hatten tatsächlich bereits darüber diskutiert, ob wir den nächsten Bundesparteitag auch wieder zum gleichen Zeitpunkt legen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Lust auf die üblichen Kritiken habe. Das sei ein blöder Zeitpunkt, weil Sommerferien und so. Aber so wie du gerade ausgeführt hast, ist es halt tatsächlich aus unserer Sicht der ideale Zeitpunkt, weil die meiste Aufmerksamkeit demzufolge die Diskussion dazu läuft noch. Andere Aktionen im Sommer zu machen, ist jetzt nicht meine Aufgabe. Da hoffe ich tatsächlich auf Beteiligung der gesamten Basis. Aber ansonsten bin ich auch selbstverständlich gerne bereit zu jeder Schandtat, die uns an der Stelle weiterhilft. Sebastian hat auch eine Wortmeldung, wenn ich das richtig sehe. Du siehst richtig. Ich habe nur noch eine Verständnisfrage. Die Tagesordnung für den Bundesparteitag wurde ja sinnvollerweise geändert. Gibt es da nochmal eine Mail an alle Mitglieder? Weil ich halte das aus rechtlichen Gründen für evident, dass die, sagen wir mal, überschaubare Tagesordnung bei der ersten Einladung doch rechtzeitig noch nachgebessert. Ja, das ist der Prozess, der dafür läuft. Dankeschön. Dazu kann ich vielleicht kurz was sagen. Also ich bin da ja als Antragskommission auch damit beschäftigt. Die Antragsreihenfolge war natürlich etwas andersrum. Die Tagesordnung war natürlich auch unter anderem deswegen so kurz, weil bei einem Programmparteitag sehr viel natürlich vom eingereichten Programm abhängt und das logischerweise erst nach Ende der Antragsfrist auch nur halbwegs umrissen werden kann. Dementsprechend ist die Antragskommission gerade eben damit beschäftigt, noch die Konkurrenzen festzustellen endgültig und dann innerhalb der nächsten voraussichtlich 10 bis 12 Tage die empfohlene Tagesordnung auszuarbeiten, die dann wiederum zusammen mit der VL festgeklopft wird. Ich habe mit Mike darüber bereits geredet, der das ja auch mitleitet und mit im Vorfeld managt, und es wird vermutlich spätestens 2 Wochen vor dem Parteitag einen umfassenden und dann wahrscheinlich mehr oder weniger endgültigen TO-Vorschlag geben, vermutlich endgültig nur deswegen, weil es natürlich immer möglich ist, dass auf den letzten 2 Wochen noch Positionspapiere eingereicht werden oder sonstige Anträge. Und weil sie natürlich letzten Endes immer nur ein Vorschlag ist. Ja klar, das aber ändert nichts ja an der Tatsache, dass mit der Berufung der Versammlung bekannt sein muss, was da eigentlich im Wesentlichen behandelt wird. Und da streiten sich natürlich so ein paar Experten, wann dieser Zeitpunkt tatsächlich rechtlich relevant ist. Ich halte das für 2 Wochen durchaus noch vertretbar, aber das wäre dann auch für mich so die Schmerzgrenze. Weil sonst hast du einen schönen Parteitag, da können wir uns nett unterhalten, aber der ist relativ wirkungslos, weil wir da nur sonstige Anträge, Positionspapier oder sowas behandeln können. Das wäre unbedingt schade. Es ist ja jetzt bei uns Piraten auch so Tradition, dass mindestens die Hälfte von so einem Parteitag für Satzungsfood draufgeht. Wird es bei diesem Programmparteitag auch wieder sein? Oder werden wir uns dann mal ausschließlich mit Programm beschäftigen? Das kannst du ja sehen, es sind 21 Satzungsänderungsanträge eingereicht und insgesamt, glaube ich, 28 Programmanträge. Gutantrag fällt eigentlich unter gar keine Kategorie, aber nehmen wir das mal als Programmantrag. Da siehst du, dass offensichtlich an der Satzung wieder so viel rumgeschraubt werden muss, dass uns das immer beschäftigt. Mir wäre es auch anders lieber. Vielleicht kommen wir dann mal auch zu einem anderen Satzungsverständnis. Bastian, du hast doch selber einen Satzungsänderungsantrag eingereicht. Ja, um dem Partei zu helfen, weil wir durchaus mal ein paar tausend Euro sparen können für Briefe. Und es hat irgendjemand mal so geregelt. Es ist Blödsinn, dass man da alle zu regeln ist. Man soll in der Satzung regeln, was notwendig und nicht was möglich ist. Deswegen schrauben wir das zurück. Und den habe ich übrigens schon in Würzburg eingereicht. Der wurde da bloß nicht behandelt. Also insgesamt ist ja die Zahl der Anträge übersichtlich. Da stellt sich mir schon fast die Frage, was machen wir am Sonntag? Das halte ich persönlich aber für mutig. Weil tatsächlich, ich meine, wir reden hier in der Gesamtheit von so bummelig 50 Anträgen. Das heißt, wenn wir die Konkurrenzen mal rausrechnen und davon ausgehen, dass wir einige Anträge gleichzeitig behandeln können, finde ich es einen mutigen Ansatz, an einem Samstag 40 Anträge behandeln zu wollen, um mal so eine zufällige Hausnummer zu nennen. Also ich rechne damit nicht. Außer wenn wir bis 22 Uhr machen und dafür sehe ich dann die Notwendigkeit nicht. Das wäre ja auch mal ganz was Neues, dass diese Partei sich so einig wäre. Und ja, Box 1, glaube ich, haben wir 28 Anträge insgesamt behandelt. Na, es wäre ja mal was ganz Neues, wenn man Anträge zügig auf einem Parteitag, einem Bundesparteitag abhandelt. Landesparteitage schaffen deutlich mehr als 100, weil es auch eine Vorbereitung gibt. Ich habe auch noch nicht gehört davon, dass es entsprechende Antragskonferenzen gibt. Die würde ich sehr empfehlen. Gerade um einen Tag voraus. Genau über das wollten wir morgen im Team Folge reden, um die Sorge schon mal zu nehmen. Ja, so ein Mist. Entschuldige, dann wollte ich dir jetzt auch nicht den Überraschungseffekt nehmen. Gleichwohl glaube ich, dass eine Vielzahl von Anträgen schnell entweder durchgewunken oder abgelehnt wird. Das heißt, der Diskussionsbedarf bei den Anträgen, wo sich lohnt zu diskutieren, der wird überschaubar sein. Und da würde ich die Anregung vom Arius gerne aufnehmen wollen, dass wir tatsächlich am Sonntag mal uns Zeit für eine Generaldebatte nehmen. Das soll ja auch mal ganz erfrischend sein. Und vielleicht bringt uns das ja thematisch durchaus weiter. Mal kurz der Verständnis halber, ist jedem bekannt, wovon Bastian redet bezüglich der Generaldebatte? Nein. Sekunde, dann zeige ich euch das mal als im Rahmen der Antragskommission Servicebeauftragter. Es gibt da nämlich einen sonstigen Antrag, der das zum Thema hat. Nur der Transparenz halber kopiere ich euch das mal an in den Chat. Ja, ich wollte auch die 21:30 jetzt nicht sinnlos überschreiten. War mir eigentlich, wenn wir schon so ein bisschen über Bundesparteitag quatschen, schon ganz sinnvoll, das mal zu erwähnen. Okay, apropos 21:30, es ist 21:38, also noch nicht so dramatisch spät. Trotzdessen die Frage, gibt es etwas, was ihr von mir wissen wollt, was ich beantworten kann? Ich habe eine Frage, du hast so grimmig geguckt in Berlin in die Kamera. Hattest du einen Schnupfen oder war das eigentlich Befindlichkeit? Ich habe grimmig in die Kamera geguckt. Ja, und aber wenn das halt nur so starke Konzentration war, dann ist das auch okay. Nein, es war sicherlich nur eine Momentaufnahme während eines Gedankens und kein Dauerzustand. Also ist das Tauwetter irgendwie vice versa, ja? Ich würde fast sagen, ja. Na gut, Leute. Dann mache ich das, was ich am besten kann. Ich mache mich aus dem Staub. Ja, dann kann ich nicht aufhalten. Keine Fragen mehr? Gute Sache. Okay, dann bedanke ich mich für den unterhaltsamen Abend und wünsche euch noch einen schönen und wir hören uns spätestens nächsten Montag. Bis dann, ciao. Ja, vielen Dank und gute Nacht. Jo, auch vielen Dank und auch gute Nacht. Tschüss.